Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 562. Alles wie gehabt. Ja, ich könnte eigentlich jetzt sagen, oh, gibt nichts Neues, sorry, und bis nächste Woche. Nee, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Ein bisschen was habe ich gefunden, aber es ist schon ein bisschen frustrierend in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ab und zu gibt es immer noch so ein paar Wochen, ja, wo wirklich was Interessantes kommt, aber insgesamt gesehen ist es schon ja, ziemlich frustrierend teilweise. Ja, dann muss man in wirklich suchen nach vernünftigen Themen. Ja, klar könnte ich hingehen, könnte sagen, ja, das und das Programm hat, das und das, was weiß ich, hier eine neue Abfrage bekommen, ja, oder ähnliches, aber das bringt ja nichts. Das ist ja, ehrlich gesagt, das ist vollkommen uninteressant. Ja. Also muss ich gucken, dass ich interessante News zusammenkriegen. Das ist eben nicht ganz so einfach momentan. Und ich frage mich auch, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich außerhalb von China gar nichts mehr geht. Ja, in Japan noch, da geht noch ein bisschen was. Aber ansonsten muss ich sagen, ein riesiges Gähnen. Ne? So, wenn was Richtung also von Google kommt, ja, aus dem Silicon Valley, dann ist es eher was Negatives. Das ist ja auch nichts Tolles. Und da haben wir auch noch was am Ende von den News, ne, dazu. Ja, aber eben China angesprochen, ne? Vivo ist der neue Primus im Smartphone-Markt und lässt Oppo hinter sich. Ich weiß gar nicht, ob das, ich habe das Gefühl, das war doch letzte Woche noch anders. Oppo war da, glaube ich, oder vor 14 Tagen war Oppo doch noch die Nummer 1. Also so schnell kann es gehen, ja. Jetzt hat Vivo die Marktführerschaft übernommen und das zeigt, man sieht, es ist dort alles in Bewegung, ja. Und also während ich das bei Oppo natürlich noch verstehen kann, wenn die sich hier die Führung vom Markt in China sichern, ist es bei Vivo für mich schon ein bisschen wow, ne? Also so überraschend irgendwie. Aber das sieht man halt oftmals, dass im Westen sogar die Leute, die sich für den chinesischen Markt interessieren, wie ich jetzt beispielsweise, dass sie das trotzdem falsch einschätzen, weil es eine komplett andere Welt ist, ja, als jetzt hier zum Beispiel in Europa oder in den USA. Ja. Dort sind die Karten ganz anders gemischt. Und ja, ich sehe es auch hier, ja, tatsächlich, ich habe mich nicht getäuscht, in der Woche 12 war Oppo noch vor Vivo und jetzt ist eben Vivo nach oben gerutscht. Und das ist bemerkenswert. Übrigens, Huawei ist auch abgerutscht ein bisschen von der letzten Woche aus auf 15% Marktanteil. Also 24% hat Vivo, 21% hat Oppo, 15% hat Huawei in China Marktanteil. Das ist natürlich klar, die Gewinner sind hier offenbar, oder ist hier offenbar hauptsächlich Vivo. Wobei man hier, wenn ich mir jetzt die Kurve angucke, kann man bei Oppo das nicht sagen. Das wundert mich eigentlich. Also Oppo konnte durch die Probleme von Huawei gar nicht punkten. Ganz im Gegenteil, es hat sogar den Anschein, als ob seit Woche 11 das Schicksal von Huawei mit Oppo verbunden ist. Geht bei Huawei die Zahlen hoch, geht auch bei Oppo die Zahlen hoch. Geht bei Huawei die Zahlen runter, geht auch bei Oppo die Zahlen runter. Und das ist natürlich schon bemerkenswert. Ja, warum ist das so? Aber das sind Sachen, das können wahrscheinlich selbst die chinesischen Marktexperten nicht so ganz einfach beantworten. Von daher lasse ich das lieber mal, ja, und lasse es damit halt auch bewenden. Mit diesem eindrucksvollen Fakt, dass eben jetzt Vivo Marktführer in China ist. Wow, wow, wow. Samsung will das Megapixel-Rennen bei den Kameras jetzt beenden. Es hört sich so an wie früher mal, ne? Als es hieß, die Megahertz das Megahertz-Rennen wird jetzt beendet, ja, und es ist jetzt nicht mehr wichtig, wie viel Megahertz ein Prozessor getaktet ist. Das kann man einfach so sagen, aber es ist dann trotzdem nicht richtig. Ja, also ja, richtig ist, Megapixel alleine ist sinnlos. Ja, also ohne die entsprechende Optik und die verarbeitete Software und auch der Chip, der verwendet wird, ist natürlich das uninteressant, ob ein Gerät jetzt 48 Megapixel hat oder 105 Megapixel. Ja, das ist alleine nicht aussagekräftig, aber es hat eine grundlegende Aussage, wie hochauflösend das Bild tatsächlich sein kann. Ja, was daraus gemacht wird, wie gesagt, das hängt an vielen anderen Faktoren ab. Aber grundsätzlich ist eben ein Foto mit 12 Megapixel weniger gut aufgelöst als ein Foto mit 105 Megapixeln. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Es ist zwar keine Garantie dafür, dass das Bild besser ist, aber man kann sagen, dass es nicht möglich ist, beispielsweise, dass bestimmte Details in diesem Bild vorhanden sind, ohne dass die AI zum Beispiel das künstlich mit reinrechnet. Und da sind wir schon wieder dann eben bei einem ganz anderen Problem. Wenn Firmen anfangen zu sagen, ja, also jetzt ist die Auflösung nicht mehr wichtig, dann schrillen bei mir eben die Alarmglocken, genau wie damals bei den Prozessoren. Ja, und das hat sich als richtig erwiesen, ja, dass dann die Firmen hingehen und versuchen, diese Probleme auf andere Weise zu kompensieren, was dann eben dazu führt, dass man vor allem in solchen subjektiven Bereichen wie eben Fotografie, dass man eben kein echtes Bild mehr hat. Na, okay, man kann natürlich jetzt wieder philosophisch fragen, was ist denn ein echtes Bild? Ja, genau, so sieht's aus. Ist es wirklich das 1 zu 1? Das sind nur die Raw Images, die vollkommen unbearbeiteten Raw Images. Sobald das Bild als JPEG abgespeichert wird, ist es natürlich nicht mehr das Originalfoto. Das ist schon mal klar, ne? Aber wie stark ist es bearbeitet? Ab wann sagt man, das Foto sieht aus, als ob es künstlich ist? Oder das Foto wirkt natürlich? Ja? Ist schwierig und genau das ist aber auch ein großes Problem. Ich setze eigentlich darauf, dass beides vorhanden ist. Sowohl eine hohe Auflösung als auch eine gute automatische Nachbearbeitung, aber nicht so stark, dass alles verfälscht wird. Aber auch das ist natürlich sehr stark abhängig, was sagt man, was ist verfälscht. Für mich muss zum Beispiel, ich habe nichts dagegen, wenn zum Beispiel ein Foto, das ich mache, dass der Himmel auf einmal blauer wird, ja, als auf dem unbearbeiteten Foto, ja, weil es, und Achtung, jetzt passiert's, es dann dem entspricht, was man richtig wirklich sieht, als Mensch sieht. Ja, und das ist eben genau dieser Punkt. Aber auch das ist ja natürlich von Mensch zu Mensch verschieden. Aber es darf eben nicht so sein, dass etwas so aussieht, dass man es nicht mehr an diesem Ort so erkennen könnte. Und was ich damit meine ist, macht mal ein Bild auf eurem Smartphone und dann guckt euch mal das Bild an. Ja, klar, wenn ihr AMOLED-Screen habt und ihr habt das Vivid Colors aktiviert oder so, dann könnt ihr das sowieso vergessen, dann habt ihr sowieso Fehlfarben, ist egal. Das muss schon auf SVGA-Farbprofil stehen, ja. Und also das richtige Farbprofil, ne, internationaler Filmstandard beispielsweise so. Und wenn ihr das dann auf eurem Screen vergleicht, ja, wie kommt das jetzt rüber? Dann seht ihr, dass es normalerweise Diskrepanzen gibt, ja, wenn die AI ausgeschaltet ist. Und es ist so schlimm, dass man teilweise weder Farben erkennen kann vernünftig, noch ist das Bild, wirkt das Bild scharf oder ähnliches. Das Bild ist einfach ein furchtbares, ungenaues Abbild von dem, was man sieht, obwohl es genau das unbearbeitete Bild ist im Gerät, wo wir dann sagen, das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Ja? Wenn ihr euch mal so ein Raw-Image anguckt, ja, einfach so das Raw-Image, dann seht ihr, okay, also das hat überhaupt nichts gemein mit dem, was hier wirklich zu sehen ist als Mensch. Ja? Und das kommt eben daher, weil das nicht so aufgenommen ist, wie der Mensch das sieht, sondern es ist so aufgenommen, wie der Sensor das Bild aufnimmt. Und das ist eben der große Unterschied. Und dann kommen eben die Nachbearbeitungsschritte hinzu, die dafür Sorge tragen müssen, dass das Bild in etwa so aussieht, wie ein Mensch das sehen würde, wenn er live vor Ort wäre. Das ist die ganze Kunst. Und was eben jetzt hier mit der AI gemacht wird, ist, man probiert es nachzuempfinden und Firmen, die eben jetzt hier aus ihren schlecht aufgelösten Bildern irgendwie bessere Bilder produzieren wollen, mit Regeneration von Details, die gar nicht vorhanden sein können in dem Bild, weil die Auflösung gar nicht mehr ausreicht dafür, ja, dann haben wir eben ein Problem mit der Aufbereitung des Bildes, die schon fast in eine Zeichnung übergeht. Ja, also das mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Aber die eben für den normalen Betrachter scheinbar in Ordnung ist. Ja. Ob das dann wirklich in Ordnung ist, das steht wieder auf einem anderen Punkt oder anderen Blatt. Ja, also da ich sag da gern so Mondaufnahmen beispielsweise. Ja, ist zwar etwas, was jetzt nicht unbedingt häufig gemacht wird, aber da kann man es halt ganz gut sehen. Wenn die AI auf einmal dort Krater verschwinden lässt und Achtung, auf einmal Krater so stark hervorhebt, ja, dass man meint, das ist richtig brutal. Tief oder massiv im Vergleich zu dem weiter entlegenen Krater beispielsweise von einem Bildmittelpunkt, der dann quasi ausgelöscht wird. Das ist schlecht zu beschreiben jetzt, ja. Also, was ich damit sagen will, ist, ihr bekommt ein falsches Bild vermittelt, was ihr dann seht. Und wenn ihr ja das Original zu dem Zeitpunkt eben nicht sehen könnt, dann könnt ihr das auch nicht erkennen. Für euch ist es dann so, wie es in dem Bild dargestellt wird, nämlich falsch. Dann könnte man meinen, oh, der ausgeprägteste Krater des Mondes ist dort und dort. Falsch. Das hat nur die AI so berechnet und das ist falsch. Und das sind eben solche Sachen, wo man dann eben nachdenklich wird, ob das alles so richtig ist. Von daher, auf der einen Seite ja, hat Samsung da grundlegend recht. Immer mehr Pixel ohne bessere Kameraoptik ist sinnlos. Ja, 105 Megapixel ohne eine vernünftige Optik, ohne eine vernünftige Linse, ist einfach Perle vor die Säue geschmissen. Ja. Aber auf der anderen Seite, jetzt ein 48 oder sagen wir mal ein 12-Megapixel-Bild, ja, das dann trotz der fehlenden guten Optik, ja, zu vergleichen zu wollen mit einem 105-Megapixel-Bild, wenn der Chip einigermaßen gut ist, ja, der Sensor, ist ebenso falsch, ja. Weil es per se eben schon nicht von der Auflösung herankommen kann. Dann wäre doch die Lösung eher, man verharrt bei einer großen Zahl von Pixeln und versucht dort dann diese Pixelzahl zu verbessern. Ja. Es tut mir leid, 105 Megapixel ist für mich der Standard. So sieht's aus. Ja, 105 Megapixel ist der Standard für mich. Und Das Lustige daran ist, ich würde diese Fotos nur in den seltensten Fällen mit 105 Megapixel abspeichern, weil sie einfach unnötig viel Platz verbrauchen. Ja, ganz klar, ne? Aber wegen der fehlenden Optik ist es nicht immer sinnvoll, alle Details auch tatsächlich zu sichern. Aber ein heruntergerechnetes Bild, beispielsweise von 105 Megapixel auf 48 Megapixel, ist besser als ein 48 Megapixel Bild direkt aufgenommen. Ja, und so sieht es dann auch aus mit zum Beispiel bei dem Honor View 20, mit dem ich das ich ja habe. Da gibt es ja diese AI Clarity Funktion mit 48 Megapixel Auflösung, ja, in voller Auflösung aufgenommen mit dem 48 Megapixel Sensor. Ja, ist jetzt nicht unbedingt der Mega-Hammer, ja, gut, aber also ich hatte damals bei den 48 Megapixel deutlich mehr erwartet. Ja. Okay, beim Reinzoomen stellt man fest, ja, es gibt deutlich mehr Details zu sehen. So. Aber die Lösung, was zum Beispiel Honor gemacht hat, da war ganz intelligent, die Standardauflösung ist 12 Megapixel. Ja. Und somit wird das Bild von diesem 48 Megapixel Sensor aufgenommen und in 12 Megapixel abgespeichert. Und dann ist das Ergebnis eben gut. Sehr gut sogar. Für ein 12 Megapixel Bild. Genau, so sieht's aus. Für ein 12 Megapixel Bild ist es sehr gut. Für ein 48 Megapixel Bild ist es natürlich überhaupt nicht gut. Unterirdisch. Also das ist eben eine kritische Geschichte mit dieser Pixelzahl immer. Es muss eigentlich beides gut sein. Ja, die Optik, die Linse und die Megapixelzahl, also die Auflösung des Sensors, alles muss gut sein. Und dann kann man ein super Foto machen. Aber jetzt zu sagen, okay, also wir machen nicht mehr Megapixel, es gibt überhaupt keinen Sinn, 105 Megapixel, wir gehen wieder zurück auf 64 Megapixel, da kann ich nur sagen, ja gut, dann geht ihr eben zurück auf eine schlechtere Kamera. So sieht es aus. Ja, ganz einfach. Die andere Firmen werden diese Lücke dann auffüllen und dann werden wir mal sehen, was dann dabei herauskommt. Es haben sich da schon einige in die Fingerkuppen geschnitten. Das Zenfone 8 Mini, nennt sich das, ja, ist jetzt bei Geekbench aufgetaucht, ja, Geekbench, ja, werft den Burschen zu Boden oder sowas, weiß auch nicht, was ist denn da los, ist gar nicht so schlecht bei Geekbench, ja, die Version, die getestet wurde, ich weiß nicht, warum heißt denn das eigentlich Mini, das Zenfone 8 Mini, jetzt muss ich mal gucken, Also es gibt ein Zenfone 8 Pro, ein Zenfone 8 Mini und ein Zenfone 8 Flip. Das Flip ist ja klar, ne? Wie groß ist das dann? Steht da nicht drauf. Hier, 5,92 Zoll. Ja, also ist es wirklich Mini. Ja, das muss man schon sagen. Die Leistung aber nicht, das dürfte die freuen, die eben kleinere Displays haben wollen, aber mehr Leistung haben wollen, denn wie gesagt, der Benchmark ist gut und das Teil kommt mit 16 GB RAM, zumindest eine Version davon mit 16 GB, ich bin überzeugt davon, da gibt es noch mehr, mit Snapdragon 888. Das heißt also ein voll leistungsfähiges Smartphone mit kleinem Display, sodass es auch sicher ist, dass man nichts Vernünftiges damit anfangen kann, ja, wenn das Display eben so klein ist. Aber wie gesagt, für die Leute, die eben nur telefonieren wollen, ja, und trotzdem hier voll die Power haben wollen mit 16 GB RAM und eben ein kleines Display nur telefonieren, ist vollkommen okay. Ja, ihr merkt, Sarkasmus ist heute wirklich stark ausgeprägt bei mir. Es sind also so ein paar Sachen, die kann ich eben nicht so ganz so nachvollziehen. Ist ja für mich ein Smartphone etwas, was ich dort am allerwenigsten mit so einem Smartphone mache, ist damit telefonieren. Ja, und bei allem anderen, was ich mache, ist, je größer der Bildschirm, desto besser ist es. Ganz einfach. Ja. Es darf nur nicht mehr so groß sein, dass ich es nicht mehr transportieren kann. Also wenn ich es nur noch in den Rucksack machen kann, dann habe ich ein Tablet. Ja. Das ist dann natürlich von der Bedienung her nervig, weil, na, wenn ich dann etwas suchen muss und ich muss andauernd, nehme ich das Smartphone in die Hand, ja, aus meiner Gürteltasche raus, hab das da, ja. Das ist für mich ein Tool, wie für andere Leute eine Brille, ist für mich das das Smartphone, und da mache ich das eben. Ah, dann muss das greifbar sein, aber es muss eben so groß sein, dass man damit eben auch vernünftige Sachen machen kann. Spielen, Tabellen bearbeiten, Internet surfen, und zwar richtig gut mit möglichst viel. Ja, also hier das 6,2 Zoll Display von meinem Honor V20 ist einfach mir jetzt schon zu klein wiederum, weil einfach nicht genug Informationen drauf passen. Außer das ist so winzig klein geschrieben, ja, dass es dann auch keinen Sinn mehr macht irgendwann. Und ich merke das immer wieder beim Websurfen. Also da braucht man eben ein größeres Display. Größer, desto besser. Vielleicht ist das Xiaomi Mi 11 Ultra da die Lösung dafür, dass das Unboxing, das da von Xiaomi veranstaltet wurde, wurde unter Wasser abgehalten, um zu demonstrieren, dass das Teil richtig wasserdicht ist. Oh, und da ist sogar ein Gerätetaucher, von wo ja immer gewarnt wird, selbst bei sogenannten Taucheruhren, ne, nicht für Gerätetauchen geeignet, dass die dann hier das so demonstrieren, ist schon sehr interessant. IP68, ja, ist eine haarige Sache. Ja, ich hoffe, die setzen sich da nicht in die Nesseln, weil wenn die das so präsentiert bekommen, die Leute, ja, und dann nehmen die das Teil und wollen auch damit genau das machen, unter Wasser. Und ich bin mal gespannt, ob das die Geräte dann auch tatsächlich auf Dauer überleben. Ne? Das Gerät ist jedenfalls mit einem 6,81 Zoll Display ausgestattet und hat dann entsprechend natürlich genug Platz für die meisten Anwendungen, ja. Mit einer hohen Auflösung auch, AMOLED-Display 20:9, HDR10 und HDR10 Plus, so 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 1700 Nits, okay, also ich weiß nicht, ob man sich die Netzhaut damit wegbrennen will oder keine Ahnung, aber okay, man kann es machen offenbar, ne? Die DCI P3 White Collar Gamut, das finde ich besonders gut, das ist richtig, das ist das, was ich eben auch schon mal erwähnt habe, das nennt sich auch SVGA-Profil, ja, da dürften einige Leute entsetzt sein, die stellen das dann am besten gleich um auf, ne, Falschfarben, zack, und dann klappt es wieder. Und ein 1,1 Zoll AMOLED-Screen auf der Rückseite, um beispielsweise Selfies zu machen, ja, da kann man das Telefon nämlich also quasi andersrum halten und kann dann eben ein Selfie machen, sich trotzdem sehen. Außerdem kann man das auch noch für Uhr und Ähnliches nutzen, zum Einblenden, also so quasi ein Always-On-Display daraus machen. Auch das ist ganz gut. Der Snapdragon 888 Prozessor mit Adreno 660 GPU rockt natürlich auch was weg. 8 GB RAM ist die kleinste Version. 128 GB UFS 3.1 Storage in dieser kleinsten Version, und dann geht es natürlich weiter, 12 GB LPDDR5 RAM übrigens mit 6400 MHz getaktet und 256 GB Speicher, und davon gibt es auch noch eine Version mit 512 GB Storage, ja, damit es auch richtig viel Platz bietet. Dual-SIM, 50 Megapixel Kamera hinten, 48 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera, 48 Megapixel Telefotokamera, das finde ich besonders gut. Und dann ist nämlich auch das wieder raus, dass es hier in Anführungszeichen nur 50 Megapixel Kamera-Auflösung ist, ja, denn eine Telefotokamera mit 48 Megapixel ist wesentlich besser, wenn das nämlich nur zweifach Zoom ist. Ich bin ziemlich sicher, dass es dreifach Zoom ist. Wenn das nämlich nur zweifach Zoom wäre, ja, dann wäre eine 96 Megapixel Auflösung erforderlich bei einer normalen Kamera. Und trotzdem würde das dann noch nicht ganz so hinkommen, ja, weil Zoom eben einfach besser ist. Hier steht es auch, fünffach optischer Zoom kombiniert mit zehnfach Hybrid-Zoom, und damit kann man erreichen maximal 120-fach Zoom. Das ist natürlich, also von Zoom möchte ich da schon gar nicht mehr sprechen. Wichtig ist die fünffach optische Zoom-Leistung. Das ist echter 5-fach Zoom und das heißt Wahnsinn für ein Smartphone. Und da könnt ihr dann wirklich ganz, ganz tolle Bilder machen, auch von Objekten, die eben ganz weit weg sind. Wie wichtig das ist, sieht man ja auch immer wieder. Die Front-Facing-Kamera mit 20 Megapixel kann man eigentlich fast vergessen, weil man hat ja hinten die Super-Selfie-Kamera, die man da nutzen kann. Ja. Das andere ist wohl dann auch nur für Video-Chat und so wichtig. Und da 20 Megapixel, okay, ne, das ist da Overkill schlechthin. Ne? Ja, High-Res-Audio, Dual-Speakers von Harman Kardon sind drin. Und eben wie schon erwähnt, IP68 wasserfest, 4000 bzw. 5000 mAh Akku mit 67 Watt Wire Charging und 67 Watt Wireless Fast Charging. Und man kann damit auch andere Geräte aufladen mit dem Wireless Reverse Charging. Cool. Der Preis ja, ist hier noch nicht ganz offiziell, aber man weiß ja schon, die Preise von den anderen Xiaomi 11 Modellen, Mi 11 Modellen, und dann muss man natürlich sagen, also erwartet hier keinen guten Preis. Der Preis wird sehr hoch sein und das ist leider momentan bei Xiaomi das größte Problem. TCL hat gezeigt, dass sie auch nicht jetzt hier diese Klapp-Handys beziehungsweise diese Biege-Handys, Klapp-Handys ist sowas anderes, Biege-Handys, ja, verschlafen wollen und haben jetzt hier ein paar Modelle gezeigt, wo, da bin ich mir einfach nicht so ganz sicher, ob diese Designer, diese Entwickler sich wirklich genug Gedanken gemacht haben. Also ich meine, sobald ein Display so geklappt wird, dass nach dem Zusammenklappen das Display außen ist, das Hauptdisplay außen ist, dann ist das für mich ein Zeichen, dass man sich keine Gedanken drüber gemacht hat, wie solche Smartphones genutzt werden. Das ist wieder so ein Gerät, das ist für, ja, was soll ich, für daheim, aber daheim müsste man es eigentlich auch nicht zusammenklappen können. Ansonsten muss man sagen, das ist wie wenn man, also statt sich die Hände zum Schutz über den Kopf zu halten, ja, hält man die Hände unter den Kopf zum Schutz von den Händen mit dem Kopf. So ungefähr kommt man das vor. Also wisst ihr, wenn ihr ein Display habt, das Display ist das Teil, was geschützt werden muss. Ja, die vor, ne, also so. Und wenn ihr das dann nach außen klappt, dann schützt das Display quasi die Innereien des Telefons. Super Idee. Nein, nicht wirklich. Also umgekehrt was richtig, ne? Die Schale außen muss das Display schützen. Also deswegen ist das natürlich total sinnbefreit. Also ich weiß auch nicht. Also. Aber okay, ne? Jede Firma will ja sein Foldable Smartphone drin haben und für mich macht das so der Eindruck, als ob das so das alte Konzept von Samsung ist, die jetzt das auch gesehen haben, dass es so nicht funktioniert, ja, und haben ja dann das überarbeitet und das sieht aus wie das alte System, vielleicht haben die da ja mit Samsung so ein Joint Venture geschlossen, aber wir benutzen das jetzt, ne? Seid nicht böse oder wir zahlen euch was und brauchen wir nichts zu entwickeln oder so. Unglaublich. Naja. Sony hat jetzt 3 neue Flaggschiff-Geräte in der Mache, beziehungsweise in der Ankündigung. Und zwar einmal das Xperia 1 Mark III mit einem 4K 120 Hertz OLED Display. Ja. Was habe ich euch letzte Woche gesagt mit dem Sinn von 4K auf kleinen Bildschirmen? Genau. Es fehlen die Menschen dazu noch, die ein Auge haben, das höher auflöst, damit man auch wirklich Nutzen davon ziehen kann, ja, keine Ahnung, also vielleicht liefert ja Sony auch noch den passenden Menschen dazu, aber ja, 4K hört sich eben gut an beim Smartphone-Display, ne, cool, ja, guck mal, mein Display hat 4K, ja, dann hat nur 2K, oh, du bist ja sowas von lame, ja, Und dann so, ah, warte, ich check mal meine Mails und dann die Brille aufgesetzt, ne? Okay, tschüss. Naja. Auf jeden Fall, die Daten lesen sich ganz gut. Ja, 6,5 Zoll OLED-Screen, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, 240 Hz Touch-Sampling. Naja, die Kameras wird man mal sehen. Bisher hat eigentlich Sony die Kameras auf ihren eigenen Geräten immer verhauen und die Kamerasensoren sind so gut auf anderen Geräten, keine Ahnung wieso. Ja. Hier hat man es jedenfalls, so sagt einem das schon mal jedenfalls die Vorstellung. Also wir haben, das ist jetzt kein Kamerasmartphone. Ja, also die haben drei 12-Megapixel-Kameras drin mit verschiedenen Brennweiten und einmal so eine große Linse. Okay, gut, aber das schreit jetzt nicht so, wir haben einen super Kamerafon, ne, sondern, also ihr habt auch eine Kamera dran. Ne? Okay. 12 GB RAM. Sony scheint gelernt zu haben, endlich mal vernünftige RAM-Ausstattung mit 256 GB Storage und Snapdragon 888 Prozessor. Damit spielt Sony in der Liga, wo Firmen wie Realme und so weiter so zwischen 500 und 700 € für ihre Smartphones verlangen, also schon ziemlich gut. Ansonsten sieht es dann eben in der Relation wieder anders aus, wenn die Preise bekannt sind. Sony hat sich nicht zu den Preisen geäußert. Kann ich mir auch vorstellen, warum, sonst würden die Leute wahrscheinlich dann gleich sagen, oh nein, okay, das war's, ne? Aber es gibt ja auch noch andere. Es gibt auch etwas kleinere, das Xperia 5 Mark III beispielsweise, ja, das im Großen und Ganzen zwar die gleiche Hardware hat, aber 6,1 Zoll Display, also deutlich kleiner ist, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, und offenbar kein 4K. Oh, Mann, 8 GB RAM und 128 bzw. 256 GB Storage, ja, also eher schon mau ausgestattet. Ja. Und dann das Xperia 10 Mark III, das ist das Schwächste von allen, da ist ein Snapdragon 690 Prozessor nur drin und das hat ein 6 Zoll FHD Plus OLED Display mit HDR. Und das wird natürlich dann auch deutlich günstiger sein. Aber wenn wir abwarten, wie viel kostet dann das Xperia 1 Mark III, das größte Modell, hat Sony gelernt. Ich geb einfach die Hoffnung nicht auf, ja, dass sie mal irgendwann dazulernen, dass sie mal ausnahmsweise kein Flop-Smartphone produzieren, indem sie berücksichtigen, Mensch, wir können das nicht verlangen, so viel. Ja, und selbst wenn beim Launch das Gerät teurer ist in der Herstellung als im Verkauf, ist es okay. Damit bringen wir die Geräte unter die Leute, etablieren wieder neu die Marke Sony Top-Leistung, Top-Geld. Verkaufen das Smartphone eben dann am Anfang mit Verlust. Das tut sich dann nach einem halben Jahr wenden und dann wird auch Gewinn gemacht. Eigentlich sollten die Verantwortlichen von der Mobilsparte endlich mal zu der PlayStation-Abteilung gehen und lernen, wie man das macht. Ja? Dort ist es nämlich üblich, dass die Playstations erstmal mit riesigem Verlust verkauft werden. Ja. Wisst ihr, wenn die Leute von der Smartphone Division die Playstation veröffentlichen würden, dann würde die Playstation 5 1.399 € kosten. So. Ja, das ist ganz knallhart. Ja, weil das ist. Da können wir große Gewinne einfahren, super toll. Ne? Aber so funktioniert das eben nicht. Ja? Und ich weiß nicht, ob die irgendwann nochmal von ihrem hohen Ross runterkommen und sehen, dass es Dutzende von Anbietern gibt, die gleiche oder bessere Smartphones, sogar die ganze Zeit sogar bessere Smartphones mit richtig guter Ausstattung, ja, zu wesentlich günstigeren Preisen anbieten. Und deswegen ist Sony. Die Sony-Phones ein Flop nach dem anderen auf den Markt gekommen. Also die Dinger werden nicht verkauft. Fertig, Ende. Ja. Und hier müsste jetzt na, endlich was passieren. Das will ich ja schon seit Jahren. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil Sony ist eigentlich so für mich eine ganz sympathische Marke, eine ganz gute Marke eigentlich. Die Telefone sind sicher robust. Ja. Und die haben sicherlich auch gute Werte, ja, wenn man das so sieht. Ja. Aber trotzdem fehlt eben das Wichtigste, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis eben auch stimmen muss. Ja. Wie ich schon so oft gesagt habe, ja, es gibt einen Grund, warum nicht jeder einen Bugatti Veyron in der Garage stehen hat. Ja. Obwohl es das beste Auto ist, das es gibt. Ja, ist natürlich, ne, ist klar, ist diskussionswürdig, ne, aber das ist ja auch bei den Smartphones so, was ist das beste Smartphone, ne? Klar, aber ihr wisst schon, was ich meine, ist eine ganz andere Liga. Ja, also. Gut, so, weiter. Lassen wir das mal bewenden hier mit Sony. Wie gesagt, leider keine Ahnung, was die Kosten werden. Ach, hat sich noch was hier reingeschlichen von der PS5 sogar. Oh ja, das sind noch ein Thema weniger. Eieiei, mal gucken, wie viel. Wir haben erst 35 Minuten. Also, meine Güte, und ich habe schon so lange rumgequatscht bei manchen Sachen. Huawei sagt, Harmony OS wird dieses Jahr noch auf 100 Millionen Geräten installiert sein. Und das glaube ich auch sofort. Ja. Nur sind eben 100 Millionen nicht unbedingt jetzt die große Zahl für Huawei allgemein. Ja. Das Ziel sind 300 Millionen. Das ist schon eher was. Aber die rechnen, dass auf jeden Fall 100 Millionen installiert sind bis zum Ende des Jahres. Ja, ja, ich habe ehrlich gesagt von Harmony OS jetzt immer noch nichts Großes gesehen in der Praxis. Das kommt daher, weil eben das immer noch nicht in der finalen Fassung auf dem Smartphone läuft. Im P50 soll es ja soweit sein. Da habe ich übrigens ein paar schlechte Nachrichten davon. Und zwar, das P50 soll nur in sehr geringen Stückzahlen ausgeliefert werden. Und damit kann man sich da schon mal drauf gefasst machen, dass nicht alle, die gerne ein P50 hätten, überhaupt eins bekommen können. So, somit reihen die sich ein in die Riege der Technikprodukte, was ich immer ganz besonders traurig finde, die von Leuten vielleicht gekauft werden wollen, aber endlich gekauft werden können. Und wenn etwas so richtig frustrierend ist, dass man sein sauer herangeschafftes Geld, das man bereitwillig ausgeben will, dass man das noch nicht mal ausgeben kann für das Produkt, das man will. Man kann es noch nicht mal. Das ist schlimmer, als wenn man das Geld gar nicht erst hätte, um das Produkt zu kaufen. Dann kann man sagen, ja, egal, kann ich mir jetzt nicht leisten. Egal, ich spare ein bisschen was zusammen. Stellt euch mal vor, ihr habt das Geld. Ja, manche haben da vielleicht schon Jahre dafür gespart, zum Beispiel für eine PlayStation 5, ne? Habe ich immer noch nicht. Ja. Und können die nicht kaufen. Können die nicht kaufen, ja. Und jetzt wird es hier auch wieder so sein, die Fans, die Huawei-Fans, die jetzt sagen, okay, mir egal, was das Teil kostet, das P50, ich will das haben, ja, die werden es dann möglicherweise nicht so einfach bekommen. Und das ist frustrierend, das ist mega frustrierend. Ich weiß nicht, ob das eine gute Taktik ist, etwas auf den Markt zu bringen und dann schon im Vorfeld zu sagen, okay, aber wir können die Nachfrage gar nicht befriedigen, das geht einfach nicht. Und es wird nur wenige, also im Vergleich, also in Relation dazu, wenige Modelle geben davon. Also das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, vor allem, wenn das erste Gerät sein soll, wo dann dieses Harmony S drauf laufen soll. So. Da kann man schon irgendwie misstrauisch werden, ja, möchte ich schon fast sagen. Letzte Woche hatte ich ja berichtet, dass OnePlus 9 ein riesen Problem hat, das OnePlus 9 Pro. das hat sich tatsächlich ausgeschaltet wegen Überhitzung, wenn ihr auch nur kurzzeitig in dem Kameramodus wart, für Videos aufzunehmen, aber sogar schon im Bilder-Shooting-Modus, ja, kann das passieren, dass nach wenigen Minuten das Gerät wegen Überhitzung den Dienst versagt. Und das war natürlich eine Riesensache. Sowas darf einfach nicht passieren, meiner Meinung nach. Aber auch das, was ich gesagt habe, ja, die Hasselblatt-Kamera ist halt noch unbeschriebenes Blatt im Massenmarkt, ja. Und das war halt ein Risiko, was da OnePlus gemacht hat. Und es hat sich gleich wieder gerächt. Aber jetzt wird per Software ist dieses Problem, was ich auch gesagt habe, so weit gelöst worden, dass es eben dieses Überhitzungsproblem irrelevant macht. Ja, also ich will jetzt sagen, abschafft, weil es ist ja offenbar noch vorhanden. Es wird aber halt mit der Software jetzt durch ein Workaround übergangen. Ja. Was für Auswirkungen das dann direkt hat, wird man mal sehen. Aber es ist schon mal gut zu hören, dass jetzt OnePlus ebenfalls diesen Bug erkannt hat und dass sie das jetzt fixen werden. Die arbeiten also jetzt dran, dass es ohne Überhitzung weitergeht. Ich hoffe halt nur, dass da nicht dann die Bildqualität weiter leidet drunter, weil die ersten Tests haben gezeigt, dass die Kamera nicht ganz so gut ist, wie man es eigentlich erwartet hatte. Sie ist zwar okay, aber sie ist kein Überflieger. Und wenn die jetzt durch ein Software-Update, damit die nicht überhitzt, noch weiter verschlechtert werden sollte, dann wäre das ein äußerst ungenügender Workaround. Das ist aber jetzt reine Spekulation. Ja, mal abwarten. Vielleicht lag das Problem ja ganz anders. Vielleicht war das ja grundsätzlich schon mal ein Softwareproblem, liegt gar nicht an der Hardware an sich, ja, sondern an Softwaretreiber. Das kann durchaus sein, so wie sich das anhört, denn so schnelle Überhitzung, das hört sich immer danach an, das habe ich ja letzte Woche gesagt, dass eine Routine Amok läuft, ja. Und wenn die wirklich nur gepatcht werden muss, dann muss das auch nicht unbedingt eine negative Auswirkung auf die Qualität haben. Ja. Aber ich bin da immer vorsichtig, gerade wenn die Qualität eh gerade noch so akzeptabel ist. Die darf nicht schlechter werden. Realme Q3 wird am 22. April auf dem Markt aufschlagen und das Q3 Pro wird ein Dimensity 1100 Chipset haben von MediaTek und ihr wisst ja, ich als MediaTek-Fan finde es natürlich besonders schön. Ja. Ansonsten ist das Q3 aber faszinierend, muss ich sagen. 6,43 Zoll ist zwar jetzt nicht besonders groß für meine Verhältnisse, aber trotzdem immerhin 64 Megapixel Sensor und Triple-Kamera wird vermutet, nach dem, was man so sieht von den Renderings. Ja. Besonderheit wird sein, die Rückseite wird leuchten nachts. Genau. Und das ist tatsächlich eine phosphorizierende Oberfläche, die da aufgetragen ist und es ist tatsächlich so, dass die sich eben durch Sonnenlicht bzw. durch Licht auflädt und dann abends leuchtet. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch gerade so gedacht ist, dass es nicht jetzt extrem hell leuchtet, dass es nervig ist, sondern dass es eben schon nach ein paar Stunden so weit abflaut, dass es wirklich nur noch im ganz Dunkeln zu erkennen ist. Und das ist nämlich auch ein schöner Vorteil. Wenn man das Handy irgendwo hinlegt, nachts, ja, ist es ja gar nicht so ungewöhnlich, dass man dann das eben gar nicht so schnell findet. Man sieht es nicht. Das hier leuchtet dann ganz dezent. Man weiß, wo es liegt. Man weiß, wie man angreifen muss und fertig. Ja. Cool. Das ist ein Grund vielleicht für das Design, ein weiterer Grund ist es einfach geil. Ja, also genial. So finde ich, so empfinde ich das, der Leuchtkäfer der Phones, Wahnsinn, ja. Cool, schon allein deswegen hat es natürlich sehr, sehr, ja, sehr, sehr interessanten Effekt auf mich. Aber die Leistung, darauf kommt es natürlich an, ja. Hier sieht man die Geekbench-Scores erstmal mit 856 Single-Core, 3538 Multicore. Das ist jetzt nicht. Also das ist jetzt nicht das Ultra-Gaming-Phone, aber das ist ganz gut von den Werten her, da kann man nichts sagen. 8 GB RAM in der Version auf Geekbench und den Rest muss man sehen. Die Q3 sind ja eigentlich quasi die kleinere Version von dem Neo, 5G Neo, was da rauskam, ja. Von daher darf man natürlich nicht erwarten, dass das besser ist oder dass es das Beste überhaupt ist, ja. Auf der anderen Seite kann man hier auch erwarten, dass die Preise super genial werden bei dem Q3. Also alles in allem darf man gespannt sein, wie das dann insgesamt wird. So, der Echo Show 10, ja, das Amazon-Gerät, ja, mit dem drehbaren Display. Und das Display verfolgt euch, ne? Ja. Tatsächlich, ne? Der ultimative Überwachungsalbtraum, ja, nichts für Leute, die schon Aluhut aufsetzen, wenn sie einen Fernseher anschalten, weil sie denken, ja, die Gedankenkontrolle-Wellen von der Regierung werden auch über das Fernsehen übertragen, ne? Also die können am besten die Finger davon lassen von dem Gerät, ne? Aber das Teil, das folgt einem mit dem Display, so dass man immer das Display also im Blick hat. Das ist, finde ich, ziemlich cool. Ich würde das Teil auch gerne kaufen. Ja, aber es ist mir ehrlich gesagt ein klein wenig zu teuer für das, was es eben ist, nämlich ein Amazon Echo mit großem Display, das es dreht. Ja, also, es ist halt. Bin hier schon gut ausgestattet mit Echos, ja, und ehrlich gesagt, wenn momentan die Qualität von der Erkennung der Passphrase beispielsweise, ne, besser funktionieren würde, würde ich mir das vielleicht auch schon eher kaufen, ja. Aber das Problem ist eben, dass ich momentan nicht ganz zufrieden bin, weil seit die Erkennung dieser Passphrase, ja, so schlecht gemacht haben, dass man eine riesen Pause machen muss, nur damit es nicht aus Versehen angeht und aufzeichnet. Also ist das schon ein Graus, wirklich. Außerdem habe ich gemerkt, dass es mit verschiedenen Geräten in verschiedenen Zimmern Probleme gibt. Das heißt, dass manchmal versucht das falsche Gerät etwas zu veranlassen, aber weil es so weit weg ist, versteht einem das dann falsch und da werden lustige Sachen abgespielt oder ausgeführt. So geht zum Beispiel die Musik auf einmal im Schlafzimmer an, obwohl ich im Wohnzimmer gesagt habe, Herd einschalten. Ja, schon mein Herd ja gekoppelt. Ne? Ja, dann ist es äußerst übel. Ja? Vor allem, wenn ich dann eben ins Schlafzimmer tappen muss und muss dort wutentbrannt, ne, sagen, stopp! Das nervt total. Also, wenn das nicht so ärgerlich wäre in letzter Zeit, würde ich es noch eher in Betracht ziehen. Aber ansonsten ist halt auch 250 Euro auch schon eine happige Sache für ein Echo mit Display. Ja, naja, okay. Trotzdem, ganz abgeschrieben habe ich das Gerät noch nicht. Wenn ich irgendwann mal zu viel Geld übrig habe und das Teil ins Angebot kommt, werde ich das holen. Aber schlechte Nachrichten für die Leute, die jetzt gerne eins hätten. Die, ja, wie ich eben schon gesagt habe, die sagen, ich habe Geld genug hier, wow, ich brauche das Teil, darauf habe ich gewartet. Der Wahnsinn ist das Ding, ja. Endlich kann ich Videochat machen, im Zimmer rumlaufen und trotzdem bleibt die Kamera immer auf mich gerichtet und ich sehe auch immer das Bild, egal wo ich hinlaufe, super. Ja. Dann habe leider schlechte Nachrichten. Nicht lieferbar. Ab 17. Juni soll erst geliefert werden. Wer wer die dunkle Version kaufen möchte des Echo, der muss sogar bis Mitte Juli sich muss da ausharren bis dorthin. Und das ist ziemlich frustrierend. Also, ne, jetzt haben wir schon wieder einen Haufen Geräte. Also irgendwo ist da der Wurm drin und das wissen wir auch, Chipknappheit. Ja, aber das ist nicht alleine zu klären. Damit, also die Firmen machen da definitiv was falsch, wenn die nicht so viel Stückzahl liefern können, wie die Kunden gerne hätten. Das ist immer ein ganz, ganz übles Ding. Es hört sich zwar immer so cool an, ne? Erstmal, boah, ausverkauft, tut mir leid, das gibt's nicht mehr im Momentan. Die Nachfrage war so hoch, dass wir keine mehr haben. Alles weg, Wahnsinn, ja, Riesenerfolgen hin und her, ja, bla bla. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ihr hättet viel mehr Geräte verkaufen können, wenn die Dinger auch tatsächlich lieferbar wären. Ja? Also das ist überhaupt nicht gut. Wenn weniger Angebot ist als Nachfrage, dann hat eine Firma dramatisch etwas falsch gemacht. Sowas darf niemals passieren. Niemals. Ja. Naja, wie auch immer, jetzt ist es nun mal so und von daher brauche ich mir jetzt eh keine Gedanken zu machen. Ein Echo Show 10 zu kaufen, gibt es ja eh nicht mehr. Vorerst. So, dann habe ich hier noch ein schönes Frequently Asked Question von Heise gefunden für den Signal Messenger. Dort wird wirklich sehr gut erklärt, ja, warum Signal der beste Messenger ist, was Sicherheit anbetrifft. Ja. Definitiv. Und die machen das ganz gut mit der Erklärung. Beantworten auch Fragen, ist Signal besser als WhatsApp? Ja, kann ich Signal auf dem PC nutzen? Unterstützt Signal Videokonferenzen? Kann ich Signal nutzen, um Daten zwischen meinen Geräten auszutauschen? Ja, warum muss ich eine Signal-Pin setzen? Ja, was kann ich tun, um meine Privatsphäre bestmöglich zu schützen? Und was bedeuten die Sicherheitsnummern auf den Profilen meiner Kontakte? Und, ja, ganz interessante, nützliche Informationen. Selbst ich habe hier noch was gefunden, was ich ganz interessant fand. Ja, zum Beispiel das mit den Gruppentypen, dass es da neue Gruppentypen und sogenannte Legacy-Gruppen noch gibt. Ja, und was da der Unterschied ist, ist sehr, sehr interessant. Also das ist auf jeden Fall ein lesenswerter Artikel hier bei Heise und deswegen werde ich den natürlich auch verlinken, sodass ihr da mal reingucken könnt. Und wenn ihr danach Signal nicht installiert, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Jo. Dann kann es nur eins sein, ihr habt Line, denn Line is the best. Ja? Overall. Also im Gesamten ist Line deutlich der Beste. Aber wer von der Sicherheit her noch sicherer sein will und sagt, ich vertraue niemanden, trust no one, ja, und dann lieber Signal. Was Besseres wird man da nicht finden. So. WUK. Ich hab gesprochen, fertig. Ja. Google ist mit Feedburner jetzt gerade am Umbau und da habe ich einen riesen Schreck bekommen hier für die Netcasts, denn Dramme dürft ihr raten, natürlich die Netcasts hier, sowohl die Rios Wochensicht als auch der Uncast benutzt natürlich Feedburner und ich habe ja schon vor Jahren gesagt hier im Internetcast, wenn Google hier einen Feedburner mal einstellt, hat der Podcast ein riesen Problem. Dann werde ich erstmal bin ich dann aus allen Verzeichnissen sofort raus, weil die Feed-Adresse dann nicht mehr gültig ist. Ziemlich heftig. Ja. Jetzt könntet ihr sagen, ja, Moment mal, da bin ich ja selbst schuld, warum musste ich auch unbedingt zu Google gehen mit meinen Feeds, ja, das ist deswegen so, weil ja auch die Blogs eigentlich auf blogger.com liegen, also die quasi der Ursprung der Feeds ist auf blogger.com und zu dem Zeitpunkt war es nicht sicher, was länger noch von Google weitergeführt wird, Blogger oder Feedburner. Also Blogger schwebt in derselben Gefahr wie Feedburner, ja. Von daher ist das, ja, wie sagt man, gehüpft wie gesprungen. Also, das Problem ist aber zum Glück verschoben worden erstmal. Google transferiert Feedburner auf eine stabilere, so sagen die, und modernere Infrastruktur und halten die Grundfunktionen am Laufen. Das heißt, der Feed inklusive Podcast Tagging, also die Meta-Tags für die Podcast-Feeds, bleiben erhalten. Ja, das ist schon mal gut. Und somit hat man auf jeden Fall erstmal eine Sicherheit, dass es nochmal weitergeht. Da braucht ihr also keine Angst zu haben. Allerdings werden einige andere Funktionen abgeschaltet, die nicht mehr als Kernfunktionen sehen. Beispielsweise es werden abgeschaltet, die Sachen, um die Feeds zu publizieren. Die E-Mail-Subscription, ja, also die E-Mail-Abos werden leider gecancelt. Dann die Browser-Friendly Feeds und der Passwort-Protector, das alles fliegt raus. Und das bedeutet, dass ich hier auch den Link entfernen muss, dann, dass man eben nicht mehr per E-Mail dem Netcast folgen kann. Ich werde gucken, dass ich da natürlich noch eine Lösung finde, denn das ist für mich eigentlich unabdingbar, dass man hier auch die Netcasts per E-Mail abonnieren kann und dann immer die neuen Folgen quasi per E-Mail bekommt. Und deswegen muss ich gucken, dass ich da einen alternativen Anbieter dann finde. Ich habe auch übrigens noch vor, eine Mailingliste zu machen, eine Mailing-Discussion-List, wo ihr dann auch quasi aktiv werden könnt und damit quasi subscriben könnt und wo wir dann uns vielleicht unabhängig von allen Apps und Programmen plattformübergreifend von überall her per E-Mail kommunizieren können in einer Mailingliste. Auch das wäre vielleicht eine gute Sache. Allerdings habe ich da ein Problem, einen geeigneten Mailing-List-Provider zu finden, der eben die Dienste kostenlos anbietet. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Also, das wird noch eine Stange werden. Aber der Grundfeed ist gesichert. Der Netcast bleibt weiterhin ganz normal verfügbar. Da müsst ihr nichts weiter beachten. Zum Glück. Ich hoffe, das bleibt auch noch eine Zeit lang so. Wie gesagt, wenn das passiert, wenn Feedburner mal eingestellt wird von Google, dann werden die Netcasts wirklich bei null anfangen wieder. Bei null. Das ist eine bittere Geschichte. Gut, dann sind wir soweit mit den Themen durch. Jetzt muss ich mal gucken, ob in der Community was war diese Woche. Es war relativ ruhig, glaube ich. Moment, Moment. Was haben wir hier? Ja, ich glaube, das war noch drin. Ja, genau, es ging da nämlich noch darum, dass Bike hat nochmal geantwortet, wegen den Apps, die eben hier beendet werden. Soweit ich das weiß, ist es ein Xiaomi-Gerät und da werden die Apps dann auch beendet. Und da schreibt er auch nochmal, selbst wenn ich in der App keine Beschränkung gebe, haut es nicht hin. Das war letzte Woche schon, genau. Läuft also, wird also gestoppt, sobald das Handy im Display aus ist, ne? Wird noch angefügt. Scout läuft auch noch. Die App wurde 2018 als letztes Mal aktualisiert. Ja, okay, das ist natürlich nicht sehr vertrauenserweckend. Ja, also ich habe bis jetzt noch kein Problem, keine Lösung jetzt gefunden und aber auch keine Beschreibung dieses Problems eigentlich, sonst, dass das passiert. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich würde mal empfehlen, es bei guckt mal, ob was denn die App nochmal mit diesen Freigaben wie es da ist oder ob du eine App installiert hast, die installiert hat, die Freigaben eben verhindert auf diese Apps oder einen sogenannten Memory Optimizer oder Manager. Das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Ja. Ein Task Manager sozusagen auf Android ist ja so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Aber vielleicht das, ansonsten hätte ich wirklich keine Idee. Wie gesagt, ich habe das generelle Beenden von Programmen, wenn man das Smartphone ausschaltet, das konnte ich jetzt nirgends irgendwie nachvollziehen. Und ich weiß, wie gesagt, dass die Anwandlung da von fast allen Anbietern mittlerweile hier wegen der Batterieoptimierung die Smartphones unbenutzbar zu machen, schon ziemlich weit fortgeschritten ist bei den meisten, aber dass es schon so schlimm ist, das war mir jetzt noch nicht bewusst und ich, wie gesagt, ich kann das auch nirgendwo entdecken, dass es so ist. Von daher ist es vielleicht wirklich ein Problem, dass es speziell auf deinem Smartphone existiert und die Fehlersuche ist da halt natürlich ziemlich, ziemlich heftig. Ne? Also ich kann da leider nicht viel machen. Vielleicht hat sonst noch jemand mit einem Xiaomi-Gerät irgendwie eine Idee, wie man das umgehen kann. Also ist natürlich eine Hausnummer, wenn da die Programme beendet werden. Ne? Ziemlich übel. So, dann bleibt zum Schluss noch App der Woche. Wie ich heute auch schon in der Rios Wochensicht erwähnt habe, bin ich mal wieder im Retro-Fieber. Ja? Und davon bleibt natürlich auch der Handcast nicht verschont. Und wenn sowas ist, wisst ihr, meistens kommt dann irgendwas so aus dem C64 oder Amiga-Bereich und genau so ist es. Ja? Aber diesmal eine Android-App, die auch tatsächlich für Android, auf Android läuft. Ja? Mit der ihr aber trotzdem C64-ähnliche Musik machen könnt. Und zwar Fake Sid nennt sich das. Ne? Ihr könnt sicherlich die Sid-Sounds, die ja legendär sind, von der C64 Musik, die auch in vielen kommerziellen Titeln, erfolgreichen Titeln, mit genutzt wird, meistens so als Nebenstimmen im Hintergrund oder ähnliches, ja. Aber auch bei den freischaffenden Künstlern sozusagen erfreut sich der Sid-Chip immer wieder großer Beliebtheit. Und deswegen ist bis heute eine große, blühende Sid-Music-Community vorhanden und die werden vielleicht jetzt die Nase rümpfen. Denn Fake Sid ist eine App, die den Sid-Chip emuliert und vollständig auf Android nutzbar macht. Aber es ist keine Emulation im klassischen Sinne, wo man jetzt zum Beispiel alte Sid-Files abspielen kann. Das ist nicht gemeint. Da gibt es andere Sachen dafür. Dann, die hatte ich hier auch schon drin, den Sid-Player beispielsweise. Ja. Sondern das hier ist ein Musikprogramm im Stile von einem Soundtracker, bei dem ihr selbst Sid-Sounds machen könnt. Aber natürlich, weil ja die Android-Geräte keinen echten Sid haben, mit einem Fake-Sid. Der erhebt jetzt nicht den Anspruch, dass der 100% exakt wie der Original-Sid ist. Das will der auch gar nicht sein, sondern mit dem kann man Sid-ähnliche Songs produzieren. Ja? Auch wenn es am Anfang ziemlich kompliziert erscheint, und es ist auch kompliziert, ja, mit ein bisschen Eingewöhnungszeit kann man das sehr interessant machen. Man kann dann Instrumente erstellen, ja, also quasi Töne erstellen, ablegen, ja, und dann eben auch tatsächlich nutzen. Da hat man dann eben verschiedene Tracks, wie bei einem normalen Soundtracker, ja, und dann kann man eben hier diese Songs abspielen lassen, beziehungsweise erstellen. Und die Qualität ist dabei recht gut, muss ich sagen. Ja. Und es ist immer wieder faszinierend, dass sowas möglich ist. So ein Gerät, jetzt ist hier gerade Moment mal, jetzt habe ich hier gerade etwas, ein kleines Problem. Ich hoffe, ich habe jetzt die Sounddatei nicht zerschossen, die Demo-Songs. Nein! Also ihr seht, man muss aufpassen, ja, wenn ihr anfängt. Also, ihr habt hier so eine Jamboard, wo ihr auch noch selbst sowas live quasi mit rein machen könnt in die Songs, ja. Und ja, jetzt muss ich mal gucken. So, jetzt geht's, glaube ich, wieder. Ja, so. Und da sind da interessante Sachen möglich, ja. Hört euch das mal an. Ja, ich will jetzt nicht zu lang hier die Songs eingeblendet lassen. Ihr wisst ja, das mit dem Copyright, ne? So, ja, also ihr ahnt schon, es geht und die Sounds sind vielfältig veränderbar und ihr habt hier halt auch Möglichkeiten, mehr Spuren als normalerweise hier zu spielen. Das ist ja sehr begrenzt immer gewesen. Also das sind, glaube ich, drei Tracks, vier. Ein vierter konnte man nur noch so irgendwie temporär dazu bauen, wenn ich das richtig weiß. Und ja, das ist natürlich hier deutlich besser. Von daher, wie gesagt, man kann hier nicht von einer echten SID-Emulation sprechen, sondern man muss eben, wie eben auch die App heißt, ein Fake-SID hier vorschieben, aber die Sounds hören sich so an, ne? Wie, als ob das auf dem C64 gemacht wurde. Und wenn man hier schnell was erstellt, ja, das kann man abspeichern im Ogg-Vorbis-Format oder im WAV-Format und speichert das dann ab. Und dann kann man das auch relativ schnell zum Beispiel verschicken im Internet, auf Twitter oder ähnliches, ja, und schon hat man dann eben einen Soundtrack erstellt, beziehungsweise zum Beispiel Intro-Songs oder so, ja, und das, ich finde das immer eine fantastische Geschichte, dass das jetzt eben so schön geht auf den Smartphones. Natürlich, klar, man könnte auch jetzt hier seinen C64, wie ich hier, das C64 nehmen. Man könnte auf dieser Emulation dann mit einem SID-Soundtracker das erstellen, übertragen, ja, und so weiter. Das würde alles natürlich gehen, aber dass man das jetzt auch so einfach so am Smartphone erstellen kann, finde ich schon eine schöne Sache. Und ja, wenn man mal eine längere Zugfahrt habt, ne, Kopfhörer drauf, bitte Kopfhörer auf, ja, und dann könnt ihr hier was zusammen komponieren und das ist eine schöne Geschichte, finde ich. Also, App der Woche ist Fake Zit, kostenlos im Play Store erhältlich. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Immer wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Show Notes und diese wiederum findet ihr in eurem Podcast Netcast Player. Irgendwo müssen die Shownotes zu sehen sein und dort ganz unten ist der Link zur Community. Aber nicht nur die Links zur Community oder der Link zur Community, sondern auch einige Links zu den behandelten Themen sind dort vorhanden, wie immer, und natürlich auch zur App der Woche. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Combat World.